True Detective. True Detective. True Detective. Die harte Tour war mir schon immer lieber. Dieses Sexzeug! Sklaverei ist kein Phänomen der Vergangenheit. Das wird nicht. Vorwärts, immer, rückwärts, immer. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. Ach, jetzt geht das Gehacke und Klabaster wieder los hier, was? Eine Platte, die wir speziell für Sie aufgenommen haben. What are you people? On dope? Yo, ich hab die ganze Nacht hier gesessen und Crystal geraucht. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. Ich will euch tanzen sehen. Künstliche Bilder, da tanzen.